Sind Sie Angehörige? Schnell, wir dürfen keine Zeit verlieren. Steigen Sie ein. Maria, Maria, du wirst es schaffen. Du wirst sehen, alles wird gut, Maria. Hörst du mich, Maria? Kannst du mich hören? Maria, kannst du mich hören? Maria! Kitos Töchter von Christine Grähn und Eva Karnowski. Musik Tom Kubli. Regie Jörg Schlüter. Vorsicht! Schwere Kopfverletzung, eventuell innere Blutung. Alles wird gut. Trag hier, Maria. Schwester, schnell, die Patientin bitte in den OP. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht sagen, wie lange ich hier noch... Sie sehen doch, das hier ist ein Notfall. Sie müssen sich leider noch gedulden. Und Sie können auch nicht mit in den OP. Warten Sie bitte hier. Ei. Mi povera amiga, das ist meine Freundin. Das ist so ein Unglück. Hey. Hey, komm. Komm, setz dich mal hin. Jetzt setz dich doch erst mal hin. Komm mal her, komm. Komm mal her, setz dich hin. Komm, setz dich. Bleib ruhig, ne? Ganz ruhig, ruhig, ruhig. Möchtest du vielleicht einen Kaffee? No. Hey, ich bin Rosalie. Und wie heißt du? Naida. Okay, Naida. Woher kommst du, Naida? Aus Bolivien? No, Senora, aus Ecuador. Ah. Mi pobre amiga. Ecuador, ne? Da war ich schon öfter. Aus Quito? No, aus Otavalo. Ist in der Nähe. Du kennst Quito? Ja. Weißt du, ich bin Journalistin und ich arbeite viel in Lateinamerika. Hier. Hm? Okay. Okay, was ist mit deiner Freundin passiert? Hm? Sie ist ausgerutscht auf der Treppe. Treppe? Also ich bin von der Leiter gefallen, Naida. Und ich habe mir hoffentlich nur den Arm angeknackst. Aber deine Freundin ist richtig schwer verletzt? Es war eine große Treppe, eine sehr, sehr große Treppe. Okay, ja, ich wette, die Treppe hat einen Namen, hm? Und ich wette, Maria und du, ihr seid Illegale, stimmt's? Sì, Signora. Ich habe Angst, ich habe große Angst, dass das Krankenhaus jetzt die Polizei schuft. Nein, das glaube ich nicht, Naida. Dieses Krankenhaus hier ist das einzige in Bonn, das Illegale nicht an die Polizei verpfeift. Die helfen hier wirklich jedem. Es ist sie, Signora, aber wir haben kein Geld, dieses Krankenhaus zu bezahlen. Weil er alles nach Hause schickt, ja? Sie, Maria und ich, wir putzen. Aha. Viele, viele Stunden bei einer Agentur. Aber sie zahlen schlecht, sehr schlecht. Na, da willst du mir nicht sagen, was passiert ist? Hey. Ich werde euch nicht verpfeifen. Und du kannst ruhig Spanisch sprechen. Na? Ay. Ay, qué bien. Okay. Bueno, la cosa es que mi amiga y yo... So, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Oh, Sauer. Ah, sauer, ja. Es tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten, aber Sie haben ja gesehen, was draußen los ist. Wie geht's Ihnen? Übelkeit, Erbrechen, irgendwelche Schwindelgefühle, nee. Sehstörungen? Nee, also eigentlich nein. Also ich spüre meinen Arm, aber sonst fühle ich mich ganz wohl. Dann haben Sie bei Ihrem Leitersturz vermutlich großes Glück gehabt. Das hätte anders ausgehen können. Ich habe mir Ihre Röntgenaufnahme eben angeschaut. Es ist nur eine Prellung. Ach, Gott sei Dank. Sagen Sie, wie geht es der verletzten Frau, dieser Maria? Sieht nicht gut aus. Sind Sie miteinander bekannt? Nein. Nee, ich habe nur vorhin länger mit Ihrer Freundin Naida gesprochen. Und jetzt ist diese Naida plötzlich verschwunden. Hat sie Ihnen vielleicht erzählt, wie es zu der Kopfverletzung gekommen ist? Nein? Ich fürchte, ich muss die Polizei informieren. Diese Frauen, das sind Illegale, Doktor. Habe ich mir schon gedacht. Aber wenn möglicherweise ein Verbrechen vorliegt, dann muss ich das melden. Also, die Verletzte ist Ecuadorianerin. Mhm. Die beiden werden von einer Agentur als Putzfrauen vermietet. Also die Agentur hat ihnen den Flug hierher bezahlt und behält so lange einen Teil ihres Lohnes ein, bis sie ihre Schulden abgearbeitet haben. Also sie verdienen gerade mal 3 Euro die Stunde. Das ist wirklich unglaublich. Ich kenne diese Geschichten, Frau Sauer. Das sind furchtbare Schicksale. Offensichtlich ist Maria wohl ins Büro der Agentur eingebrochen, weil sie ihren Pass da rausholen wollte. Also sie wollte dringend nach Ecuador wegen einer Familienangelegenheit und hat wohl gedacht, am Samstag sei der Chef nicht da. Aber da hatte sie sich geirrt. Zumindest hat sie jemand im Büro überrascht. Und es kam zu einem Kampf. Naida war draußen, sie hat sich nicht reingetraut, sie hat alles nur gehört. Und Maria ist dann blutüberströmt aus dem Büro und Naida hat sie auf die Straße geschleppt und dort hat dann jemand einen Rettungswagen gerufen. Anzeige gegen unbekannt wegen schwerer Körperverletzung muss ich auf jeden Fall stellen. Da führt kein Weg dran vorbei. Scheiß Bürokratie. Ja, da können wir beide wenig dran ändern, oder? Nun, zu Ihrem Arm. Die Schwester legt Ihnen gleich noch eine Schlinge an. Halten Sie den Arm möglichst ruhig. Ich stelle Ihnen noch ein Rezept für eine Salbe aus. Die tragen Sie 3-mal täglich auf. Okay. Ich muss jetzt leider weiter. Ich bin allein auf der Station. Ja, danke. Danke, Doktor. Aber vielleicht könnten Sie mit der Bürokratie noch ein bisschen warten? Einfach so? Vielleicht haben Sie recht. Ich habe sowieso genug zu tun. Ach, die Wochenenden sind immer furchtbar. Rosalie! Harald. Ich fass es nicht! Komm rein, setz dich! Wie lange ist das her? Eine Ewigkeit, Arnold, oder? Wahnsinn. Fast 7 Jahre! Ja, seit ich dich in Bolivien zu deinem Biogasprojekt interviewt habe, weißt du noch? Aber sag mal, bist du gar nicht mehr bei German Aid? Doch, doch. Aber sie haben mich für 2 Jahre an den Migranten Selbsthilfe ausgeliehen. Oh. Ja, ich unterstütze die Gruppe beim Aufbau. Aha. Du weißt schon, Spenden sammeln für kranke Migranten oder Papiere. Ich dachte, die Illegalen werden vom Sozialamt. Und das Wort illegal, das mögen wir hier nicht, Rosalie. Schließlich kann ein Mensch nicht illegal sein. Verstehe. Wir sprechen von Menschen ohne Papiere. Okay, gut. Menschen ohne Papiere. Also, ich dachte, das Sozialamt zahlt die Arztrechnung. Wenn es mal so einfach wäre. Einige wenige kirchliche Krankenhäuser versorgen Menschen ohne Papiere nach einem Unfall oder in akuten Fällen. Aha. Aber das sind Ausnahmen, nicht die Regel. Normalerweise müssen die Leute ihre Arztrechnungen bar bezahlen. Verstehe. Und wir helfen ihnen dabei, so gut wir können. Sag mal, sollen wir deine Rechnung jetzt auch bezahlen? Was? Ach so, ach, wegen der Schlinge, nee. Ich bin am Wochenende von der Leiter gefallen. Oh. Und jedenfalls bin ich per Zufall auf eine Story gestoßen, als ich in der Notaufnahme saß. Und vielleicht kannst du mir da helfen. Ja, lass hören. Okay, also, da wurde eine Frau aus Ecuador mit einer üblen Kopfverletzung eingeliefert. Und sie war illegal. Ich meine, sie hatte keine Papiere. Sie arbeitet als Putzfrau für eine Agentur, deren Hauptsitz hier in Bonn ist. Mhm. Also sie werben die Leute an, zahlen ihnen die Flugkosten, lassen sie dann für den Kredit schuften. Ja. Bucherzinsen, Hungerlöhne ja, und so weiter. Ja, ja, das Übliche. Die Frau kommt aus Ecuador, sagst du? Ja, aus Otavalo. Oh, schönes Städtchen. Ja, da kommen 1-2 Agenturen im Köln-Bonner Raum in Frage. Aha. Ich sage es nicht gerne, aber manchmal sind wir sogar gezwungen, mit denen zu kooperieren. Weil die Alternative Ausländerpolizei und Ausweisung wäre. Aber sag mal, gibt es hier so viele Menschen ohne Papiere? Ich meine, die Schlange auf eurem Flur ist ja elendlang. Aber ja, allein in Bonn sind es um die 4.000. In Köln sind es 5-mal so viel. Das können wir gar nicht schaffen bei so vielen Hilferufen. Du, ich will dich auch nicht weiter aufhalten, Arnold. Aber vielleicht kannst du mir noch sagen, ob es in Bonn einen Migrantentreffpunkt gibt. Oh, und die Adresse dieser Agenturen wäre auch hilfreich. Ja, lass ich dir zukommen, Rosalie. Der Migrantentreff ist in Ippendorf, in der Kirche an der Hauptstraße. Ach. Der Pfarrer unterstützt unsere Arbeit. Super, du, das ist ganz bei mir in der Nähe. Ich danke dir herzlich. Und wenn du irgendwas hörst, warte. Hier ist meine Karte. Aha. Und wir sollten mal ein Bierchen trinken, ne? Oder 2. Aber immer doch. Ja, viel Glück, Rosalie. Und halt mich mit deiner Story auf dem Laufenden, mach ich, ja? Mach ich. Hat jemand Naira gesehen? Estoy buscando a Naira. Alguien ha visto a Naira. Ach, was willst du hier? Naira. Ich komme wegen Maria. Ah, ich gehe noch ins Krankenhaus. Ich konnte nicht weg. Ich muss. Nein, Naira. Es tut mir so leid, aber Maria ist tot. No. Sie ist heute Morgen gestorben. Die Ärzte haben getan, was sie konnten, aber... Oh, Dios mio, no. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Rosalie, bitte. Weißt du, ich habe ihr gesagt, Maria, geh nicht in sein Büro. Ja. Er ist ein gefährlicher Mann. Aber sie war verrückt wegen Anna. Anna? Ja, Marias Tochter. Sie geht zur Schule in Quito. Oh nein. Sie, Maria hat gearbeitet, um die Schule zu bezahlen. Immer nur gearbeitet. Dann rief Anna an und sie sagt, sie kommt hierher, nach Frankfurt. Es gibt Arbeit in der Agentur, hat Anna gesagt. Als Putzfrau. Nein. Die jungen Mädchen putzen nicht. Sie arbeiten in Clubs. Oh, ja, klar. Als Barfrau und Sisi oder Prostitutas. Ah. Anna ist ein schönes Mädchen. Aber sie weiß nichts vom Leben. Nichts. Sie hat nicht auf Maria gehört. Und jetzt ist ihre Mutter tot. Okay. Also nochmal, Naira. Anna wollte nach Frankfurt. Und Maria wollte das verhindern und deswegen nach Quito fliegen. Und dafür brauchte sie ihren Pass, den sie aus dem Büro holen wollte. Gut, wie heißt dieser gefährliche Mann, Naira? Ich weiß nicht. Wir sagen Harry zu ihm. Er ist der Boss. Ich glaube, er hat Maria geschlagen. Genau. Und deshalb gehen wir jetzt zur Polizei und zeigen diesen Harry an. No, Rosalie, bitte, keine Polizei. Beruhige dich, Naira. Ruhig. Ich tue nichts, was du nicht willst. Aber das Krankenhaus hat die Polizei sowieso schon informiert. Das mussten die tun. Gut, jetzt sag mir wenigstens die Adresse der Agentur und ich höre mich da mal um. Also, vielleicht gibt es einen anderen Weg, diesen Harry zur Rechenschaft zu ziehen. Rechenschaft? Momentchen, du. Gerechtigkeit, Naira. Justitia. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Bueno. Gut, Ich mache es für Maria. Gut. Also, es ist ein großes Haus hinter dem Bahnhof. Ein grünes, altes Haus mit vielen Treppen. Uh-huh. Da ist Harrys Büro und eine Wohnung. 15 von uns schlafen da. Wir zahlen Miete an Harry jeden Monat. Oh, wie viel? 200 Euro. Oh Mann. Alle zahlen das. Ja. Naira, du musst da weg. Es ist zu gefährlich. Hat Harry dich gesehen, als du mit Maria abgehauen bist? Ich weiß es nicht, aber wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? Okay, warte. Gut, du kannst bei mir wohnen. Hm? Vorübergehend. Und du solltest dich bei deinem Arbeitgeber krank melden, solange bis die Sache geklärt ist. Ich muss arbeiten. Maria ist tot, Naira. Und wenn er dich gesehen hat, wird er dich suchen. Und die Polizei sucht dich wahrscheinlich als Zeugin. Oh. Nur ein paar Tage, ja? Ich will dir doch nur helfen, verstehst du das nicht? Und dann? Ja, dann sehen wir weiter. Wir holen jetzt deine Sachen aus der Wohnung und dann bringe ich dich zu mir. Einverstanden? Ich habe nur einen Koffer. Aber ich muss Anna anrufen. Das kannst du dann tun, wenn wir bei mir sind. Und was soll ich den anderen sagen? Nichts. Du sagst nichts. Wir verschwinden einfach. Aber jetzt zünden wir noch eine Kerze an. Für Maria. Und ich habe inzwischen rausgefunden, wem diese Agentur gehört. Einer gewissen Ilse Weininger. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay, ihr Geschäftsführer in Köln heißt Herbert Probst, alias Harry. Sagt dir der Name was? Ja, der Name ist schon dann und wann mal gefallen, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Aha. Soll ein jähzorniger Typ sein, aber nichts im Vergleich zum Prostitutionsmilieu. Da geht's richtig zur Sache. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der... Das sag ich ja auch überhaupt nicht. Aber Maria war in Harrys Büro und es hat einen Kampf gegeben und jetzt ist sie tot und von Harry fehlt jede Spur. Und laut Naira hat er allen gesagt, dass sie umziehen müssen, wegen der Polizei. Hm? Wegen Maria. Die sind jetzt alle wütend auf Maria. Nicht auf ihn, verstehst du, sondern auf Maria, weil sie jetzt alle in Schwierigkeiten gebracht hat. Sie haben Angst, Rosalie. Sie wollen nicht zurück. Ja. Trotz der Hungerlöhne verdienen sie hier immer noch besser als in Ecuador. Solange wir das Scheißsystem nicht ändern, wird das auch so bleiben. Was wir hier tun, ist bloß Flickwerk. Also du warst auch schon mal überzeugter von deiner Arbeit, mein Lieber. Tja, früher waren wir doch alle Sozialromantiker, Rosalie. Was willst du jetzt machen? Diesen Harry ausquetschen? Würde ich gern. Aber als ich heute hin bin, waren alle Vögel ausgeflogen. Die haben sie bestimmt in eine andere Wohnung gebracht und ein neues Büro angemietet. Ja, genau. Ich denke mal, dass Harry Probst eine Weile untertauchen wird. Mhm. Schließlich ist die Polizei an der Sache dran. Du wirst weiter schnüffeln, ne? So wie ich dich kenne. Ich muss diese Ilse Weininger auftreiben und über sie an Probst rankommen. Vielleicht finde ich aber auch noch was über Naira und die anderen Frauen im Migrantentreff heraus. Ich werde da nochmal vorbeischauen. Naira ist die Zeugin, nicht wahr? Ja. Ja, finde ich gut, dass du sie erstmal bei dir unterbringst. Du, das musste ich einfach machen. Ich glaube wirklich, dass die in Gefahr ist. Und du hörst dich weiter für mich um, ja? Oh, oh, oh. Was ist? Die Bullen sind hinter mir her. Du, ich muss Schluss machen, Arnold. Ich war wohl mal wieder zu schnell. Leider, wieso bist du nicht oben in meiner Wohnung geblieben? Was ist denn los? Wo willst du denn mit dem Koffer hin? Oh, Rosalie, aber Harry sagt, ich muss weg. Harry? Wie hat er dich gefunden? Er war in der Kirche. Er sagt, es ist gefährlich hier. Ich muss weg aus Bonn. Harry schickt ein Taxi. Ich muss in eine andere Stadt und da arbeiten. Welche Stadt? Harry sagt, es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Harry! Verdammt nochmal, Naira! Der Kerl hat vermutlich deine Freundin auf dem Gewissen. Der bringt dich womöglich auch noch um. Und trotzdem gehst du in eine andere Stadt mit ihm. Es ist nein, nicht zu bringen. Er will mir Geld geben, mehr Geld. Und neue Arbeit woanders, wo die Polizei mich nicht sucht. Er gibt dir mehr Geld. Sie. Wofür denn, hä? Dafür, dass du den Mund hältst? Naira. Nein, er will mir 1000 Euro abziehen von meinen Schulden. Ja, toll. Und das glaubst du ihm? Mensch, Naira, der Kerl ist ein Verbrecher. Willst du denn nicht, dass er ins Gefängnis kommt? Ich dachte, du wolltest Gerechtigkeit. Ich will meinen Kindern die Schule bezahlen, Rosalie. Du verstehst das nicht. Aber danke für alles. Ja. Danke. Ihr Taxi? Ja. Ach, Naira, wenn das so ist, ich wünsche dir viel Glück. Que te vaya muy bien. Bin und bleibe eine Idiotin. Idiotin. Aber ich bleib dran an der Geschichte. Oh ja. Egal, was noch passiert. Und wenn ich dafür nach Quito fliegen muss. Nach Bogota war schon so lang. Warum bin ich überhaupt geflogen? Und jetzt noch mal 1,5 Stunden bis Quito. Ach, mir tun alle Knochen weh. Hör auf zu jammern, Rosalie. Du wolltest mich wiedersehen, deshalb. Nee. Doch. Ich wollte meine illegalen Story recherchieren. Und dich brauche ich nur wegen deiner guten Kontakte. Dachte ich mir doch. Ich hab dich vermisst. Ehrlich. Du hättest ja auch mal nach Bonn kommen können. Ja, ich weiß, meine Süße. Aber es war mal wieder so viel los in Kolumbien, dass ich die Sendung nicht vorproduzieren konnte. Ja, ich war fast jeden Abend live auf dem Schirm. Das ist ein verdammter Stress. Ja, Rosalie. Das ist der Preis des Ruhmes, Roberto. Ja, ich hab's mir so ausgesucht. Aber was deine Story betrifft, Menschenhandel ist zwar ein gutes Thema, aber verdammt schwer zu recherchieren, weil die Opfer nicht reden wollen. Ich muss eine gute Story hinkriegen. Schon um die Flugkosten einzuspielen. Jetzt lass uns erstmal auf das Wiedersehen anstoßen. Ja, zwar nur mit Dosenbier, aber besser als nichts, oder? Oh, Vorsicht. Nee. Abputzen, ja. Auf dich. Auf uns. Auf dich. Auf uns. Und eine gute Story. So, und jetzt spann mich nicht so auf die Folter. Was hast du bei deinen Leuten in Quito rausgekriegt? Es scheint, als liebe halb Ecuador vom Menschenhandel. Bitte? Naja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mein Freund in Quito sagt, damit werde schon fast so viel Geld gemacht wie mit Drogen. Echt? Ja, allein im letzten Jahr hat es angeblich 900 Anzeigen gegen Menschenhändler und Schlepperringe gegeben. Ja? Seit in Ecuador die Einreisevisa abgeschafft wurden, ist es der reinste Tummelplatz für das organisierte Verbrechen geworden. Und da dürfen die Deutschen natürlich nicht fehlen. Was hast du über sie erfahren? Es muss offensichtlich jemanden im deutschen Konsulat geben, der die Einreisevisa für die Frauen abgibt. Oh ja, klar. Ja, die brauchen schließlich einen, der sie nach Deutschland einlädt. Und wenn eine Person Dutzende von Frauen zu sich einlädt, ja, das müsste doch eigentlich im Konsulat auffallen. Ja, solltest du mal genauer hingucken. Aha. Ja, und das war's? Das ist alles? Also darauf wäre ich auch von allein gekommen. Hey, da lasse ich alles stehen und liegen, weil du mit deiner Geschichte in Bonn in den Seilen hängst, telefonier stundenlang mit Kito, werf mich in den Flieger und die Dame morzt. Ich glaub's ja nicht. Nein, ich werde dir ewig dankbar sein. Danke, danke. Oh, muy amable, sehr nett von dir. Aber im Übrigen hat mein Kontakt in Quito diese Ilse Weininger auswendig gemacht. Ach. Ja, sie betreibt dort ein Reisebüro und noch eins in Guayaquil an der Pazifikküste. Oh, da gibt's die schönsten Mädchen. Sowas weißt du natürlich. Hm. Aber keine Bange, Süße, ich werde dir nicht von der Fahne gehen. Dazu habe ich dich viel zu tun. Wie lange ist diese Ilse Weininger schon in Ecuador? Oh, viele Jahre. Ihre Reisebüros laufen bestens. Weininger ist eine ehrbare Bürgerin, behauptet jedenfalls mein Kollege in Quito. Sie hat sogar schon mal irgendeinen Orden gekriegt. Für Menschenhandel? Nein, Entschuldigung. Wahrscheinlich spendet sie für gute Zwecke. Ja, wahrscheinlich. Aber das Ganze ergibt Sinn. Das Reisebüro Weininger in Ecuador kauft für die Frauen die Tickets, für die sie Wucherpreise verlangen. Mhm. Und die Agentur Weininger in Deutschland verhökert die Frauen zum Putzen oder steckt sie in den Puff in Frankfurt, je nach Alter und Aussehen, ja? Ein simples und sehr lukratives Konzept. Ja, an dem alle bestens verdienen. Nur die Frauen nicht. Ach, Gott sei Dank, gleich haben wir es geschafft. Als erstes freue ich mich auf eine Dusche. Und ich freue mich auf eine lange Nacht mit dir, mi amor. Ich habe dich lang genug vermisst. Weit kann es nicht mehr sein. Nobles Viertel. Oh, ein toller Blick auf die Stadt. Oh ja. Aber das Reisebüro ist auch vom Feinsten. Scheint gut zu laufen. Tja, und wenn man den kleinen Nebenverdienst aus dem Frauenhandel dazu addiert, dann kann man so wohnen. Ja, ja. Hey, da. Da, das muss es sein. Oh. Ein weißes Haus mit Säulen vor dem Eingang. Ja, da nichts wie rein in die Höhle der Löwen. Haben wir einen Plan? Guten Tag, die Herrschaften. Womit kann ich Ihnen dienen? Guten Tag, Signora. Ich bin eine Journalistin aus Deutschland und würde bitte gerne mit Signora Ilse Weininger sprechen. Kommen Sie bitte mit. Du schreibst eine Reportage über deutsche Geschäftsleute in Ecuador. Wie konnte mir das entfallen? Natürlich. Guten Tag, Frau Weininger. Bitte verzeihen Sie den Überfall und danke, dass Sie uns trotzdem empfangen. Ich bin Journalistin vom Wochenblatt in Bonn. Hier ist meine Karte. Und das ist mein Kollege Roberto Pavon aus Kolumbien. Guten Tag, Frau Weininger. Ich mache eine Reportage über erfolgreiche deutsche Geschäftsleute in Lateinamerika und ich würde Sie gern dafür interviewen. Es wäre schön, wenn Sie ein paar Minuten Zeit hätten. Aber ja doch, Kindchen. In meinem Alter hat man alle Zeit der Welt. Nehmen Sie doch bitte Platz. Dankeschön. Danke. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Nein. Nach der weiten Reise haben Sie sicher Durst. Danke, Frau Weininger, danke. Wir haben gerade erst gefrühstückt und wir sind ja schon gestern angekommen. Ja, der Weg ist weit. Ich erinnere mich. Ich war schon lang nicht mehr in Deutschland. Woher, sagten Sie, kommen Sie? Aus Bonn, vom Wochenblatt. Erlauben Sie, dass ich das Gespräch aufzeichne? Darf ich Ihnen wirklich nichts anbieten? Nein, vielen Dank. Wirklich. Danke. Danke. Wie ist denn das Wetter? In Deutschland. Ich war schon lange nicht mehr da. Es ist kühl und unbeständig. Darf ich Sie so verstehen, dass Sie Ihre Agentur in Köln nicht mehr selbst führen? In Köln? Ich war ewig nicht mehr in Köln. Aber Sie haben eine große Agentur in Köln. Sie vermitteln Arbeitskräfte. Ja, das kann schon sein. Als mein Mann noch lebte, hatten wir auch ein Reisebüro in Köln. Aber er ist schon lange tot. Kommen Sie, Kindchen, kommen Sie. Dort, auf der Kommode am Fenster, habe ich noch ein Foto von ihm. Da. Er war ein guter Mann. Und sehr geschäftstüchtig. Ja, und er sieht sehr sympathisch aus. Und der Jüngere, ist das Ihr Sohn? Schau doch, Roberto. Oh ja, ein hübscher Junge, Frau Weininger. Das ist Herbert, der Sohn meiner Schwester. Oh. Sie ist auch schon tot. Wir hatten selbst leider keine Kinder, Erich und ich. Aber Herbert kümmert sich rührend um mich und um die Geschäfte. Er ist ein guter Junge. Da unten im Garten, da sehen Sie ihn. Das ist Herbert. Ach tatsächlich, er ist hier in Quito. Sicher führt er auch Ihre Reisebüros hier in Ecuador? Ach ja, das Geschäft. Stimmt. Ich muss gleich los. Jeden Morgen um 10 muss ich ins Reisebüro. Aber Frau Weininger, es ist doch bereits 11 Uhr. Tatsächlich? Wissen Sie, in meinem Alter, da vergisst man schon mal gerne was. Ich hätte da nur noch kurz ein paar Fragen, also wenn Sie gestatten. Kommen Sie doch morgen wieder, Kindchen. Ich werde bestimmt schon im Geschäft erwartet. Sie finden doch sicher den Weg hinaus. Puh. Oh. Die ist auch nicht mehr ganz von dieser Welt. Ein Schlepperring leitet Ilse Weininger bestimmt nicht. Oder sie hat eine Oscar-reife Show abgezogen. Glaube ich aber nicht. Hast du den Typen im Garten gesehen? Das muss Herbert Probst sein, der berüchtigte Harry. Und soll ich dir noch was verraten? Das junge Mädchen, das bei ihm am Pool war. Das ist Anna. Ja. Anna? Welche Anna? Na, die Tochter von Maria. Ihretwillen wollte Maria doch nach Ecuador, um zu verhindern, dass sie in Frankfurt im Puff landet. Und jetzt macht die hier mit Harry rum. Ich verstehe das nicht. Und woher weißt du, dass es Anna ist? Weil Naira ein Bild von ihr hatte. Anna ist mit Nairas Tochter befreundet. Und sie hat mir ein Foto gezeigt, auf dem wir beiden Mädchen drauf waren, Arm in Arm, in Schuluniform. Die sind gleich alt und gehen auf die deutsche Schule. Und da bist du dir ganz sicher? 100%. Wegen dem schwarzen Lockenkopf. Ja, den haben hier viele Frauen. Stimmt, aber nicht mit königsblauen Strähnen, Roberto. Für sowas habe ich wirklich einen Blick. Und dieser Herbert, boah, der sieht wirklich gut aus. Richtiger Frauentyp, hm? Höchstens 40. Aha. Findest du mich etwa alt und hässlich? Sei nicht eitel. Ich mag keine eitlen Männer. Und ich mag nicht, wenn du so über andere Männer redest. Oh. Außerdem hat dieser Herbert oder Harry etwas definitiv Weibisches an sich. Hellblaue Schuhe, ich bitte dich. Und einen roten Ferrari fährt er auch noch. Hast du das gesehen? In der Einfahrt? Ja, typisch Zuhälter. Wie alt ist diese Anna überhaupt? 17, denke ich. Auf keinen Fall älter als 18. Klein und zierlich. Naja, wer diesen Typ mag. Ja, und ich bin groß und fett. Und überhaupt nicht eitel. Haha. Roberto. Oh. Oh, wartest du schon lange? Das ging nicht schneller, du. War irre viel Verkehr. Gut siehst du aus. Oh. Richtig durchgestylt. Ja, wie sich's gehört, wenn man beim Botschafter vorspricht. Aha. Und was sagt der Botschafter? Nicht viel, aber das formvollendet. Von Schlepperringen, die Ecuadorianerinnen nach Deutschland bringen, hat der Botschafter noch nie etwas gehört. Behauptet er zumindest. Und du, was hast du den ganzen Nachmittag über getrieben? Oh, ich habe mein Fernsehteam getroffen. Juan, der Kameramann, ist ein echter Technikfreak. War früher mal in einer Sicherheitsfirma beschäftigt. Will heißen? Will heißen, dass er sich mit Wanzen auskennt. Und? Wen willst du denn verwanzen? Die Botschaft etwa? Das Reisebüro und die Weininger Villa. Und was glaubst du, bringt uns das? Na, hör mal, wir kriegen raus, mit wem dieser Herbert oder Harry so alles telefoniert. Wenn ich mir recht überlege... Das ist eine fabelhafte Idee. Und was will Juan dafür haben? Das lass mal meine Sorge sein. Läuft übers Geschäftskonto. Ui. Und du weißt ja, für dich ist mir nichts zu teuer, mi amor. Mm. So, ich sterbe vor Hunger. Lass uns endlich bestellen. Hier soll es den besten Ceviche von ganz Quito geben. Was, du willst im Andenhochland Fisch essen? Also das finde ich gewagt. Juan schwört, dass er hier ganz frisch ist. Steht geht dir gut, Herr Strohl. Ich würde jetzt lieber anfangen, nach dem Stand von Nairas Eltern zu suchen. Deswegen sind wir nämlich hergefahren. Ja. Okay, okay, okay. Naira hat gesagt, ihre Eltern verkaufen Silberschmuck. Das muss da vorn sein. Ich frage mal die Verkäufer hier. Pardon, Señor. Donde se encuentra la tienda Chancoso? Der dritte von vorne, nächste Gang. Gracias, Señor. Okay, hier muss es sein. Vielleicht haben wir Glück. Hola. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Ich heiße Rosalie. Ich komme aus Deutschland, aus Bonn. Ich bin eine Freundin von Naira Chancoso. No es verdad. Una amiga de Naira aus Bonn. Oh, ich kenne Bonn gut, sehr gut. Oh, und das ist mein Freund Roberto Pavón aus Kolumbien. ¿Qué tal? Me alegro mucho, encantada. Soy la tía, ¿sabes? Tante Yolanda. Aha. Wie geht es Naira? Ist sie gesund? Es geht ihr gut, es geht ihr wirklich gut. Und sie schickt allen Grüße und ich dachte, ich würde ihre Mutter hier treffen. Meine Schwägerin ist krank, desgraciadamente. Ich vertrete sie. Ach, aber Sie waren auch in Bonn, oder? Aha. Haben Sie auch für Harry geputzt? No, nicht für Harry, für seinen Onkel. Aber der Onkel ist tot. Er war ein netter Mann. Aber Harry ist ein Schwein, ein richtiges Schwein. Er zahlt schlechter und alles ist viel teurer bei ihm. Der Flug, der Bus nach Quito, das Visum für Deutschland. Die Frauen müssen jetzt viele Jahre Schulden bezahlen. Ja, ich weiß. Und schuften dabei wie die Sklaven. Früher zahlten wir nur 2 Jahre, dann waren wir frei. Signora Yolanda, gehen denn viele Frauen aus Otavalo nach Deutschland? Und sie, Señor, muchas, muchas. Und nicht nur aus Otavalo, auch aus Quito, aus dem ganzen Land. Viele nach Köln und Bonn zum Putzen. Aber seit Ari seinen Amigo siegt, sind es noch mehr. Und es sind ganz junge Frauen. Moment. Harrys Freund? Was ist das für ein Freund? Der Freund ist noch schlimmer als Harry. Geht mit den Chicas ins Bett und dann schickt er sie irgendwann nach Deutschland. Kein guter Mann. Und dieser Freund, stammt er auch aus Deutschland? Ja? Sí, Señor, auch aus Deutschland. Den Namen, ja, no sé, sie nennen ihn El Viajero. El Viajero? Sí. Der Reisende. Das heißt, er wohnt nicht hier. No, er kommt 2 oder 3 Mal im Jahr mit großem Auto, lädt die Mädchen ein in teure Hotels und dann nimmt er sie nach ein paar Wochen mit. Ist denn schon eines der Mädchen zurückgekommen? No, ninguna. Und die Mädchen schreiben auch nicht und rufen auch nicht an. Die Mütter sind sehr traurig und besorgt. Schicken die Mädchen dann Geld an ihre Familien? Sí, mandan. Signora Yolanda, haben Sie diesen Viajero schon mal gesehen? Sí. Ein großer, blonder Mann. Ups, aber nicht mehr so jung. Sagen Sie, wann war El Viajero zum letzten Mal hier? Ja, no sé. Schon lange her. Aber Anna ist nicht mit ihm gegangen. Anna ist bei Harry. Ich habe sie bei ihm in Quito gesehen. Anna und Harry? Oh, Maria wird böse sein, sehr böse. Maria? Maria, la madre de Anna. Aber, Señora Yolanda, Maria ist tot. Wussten Sie das nicht? Tot? Maria? Leider, denn nicht telefoniert. Maria ist tot. Maria! Maria está muerta! Kurven sind mörderisch im Dunkeln. Mhm. Ich sagte, ich bin froh, wenn wir wieder in Quito sind. Ich auch. Ist dir was aufgefallen? Ja, du bist ungewöhnlich schweigsam, Rosita. So viele alte Frauen und Männer auf dem Markt. Und kleine Kinder. Und Touristen. Doch es fehlen die jungen Leute. Ja, die sind abgehauen. Die meisten ins Ausland. Sie wollen Arbeit, Geld, eine Zukunft. Kannst du es ihnen verdenken? Aber inzwischen ist es zu einem Riesengeschäft geworden. Das stört mich vor allem. Und dass niemand aufmuckt. Ach, Geld ist eine starke Macht. Für mich aber nicht. Ich hänge noch an den altmodischen Werten wie Liebe, Solidarität, Respekt. Und das ist der Grund, warum ich dich liebe. Pass auf, ein Wagen! Der Idiot fährt mit aufgeblendeten Scheinwerfern. Und viel zu schnell. Oh, ich dachte, das war's mit uns. Boah, Roberto. Was Was für ein Schwein! Das war doch nicht Absicht, oder? Ach, was Unsinn. Auch hier gibt's Leute, die rasen wie die Vollidioten. Oh. Du sag mal, was wolltest du sagen, bevor der Geisterfahrer auftauchte? Ich? Ja? Nichts. Ich. Weißt du, was auch komisch ist? Naira. Ich meine, warum hat sie nicht angerufen und den Verwandten Bescheid gesagt? Warum verschweigt sie Marias Tod? Ja, vielleicht hat Harry ihr verboten, darüber zu reden. Nein, warum sollte er das tun? Weil er Anna anbaggern will? Ich muss mit Anna sprechen. Ich gehe morgen noch mal zu der Weininger. Vielleicht ist Anna da. Oder Harry. Oder beide. Okay, und ich treffe mich mit Juan. Vielleicht hat er schon ein paar Telefonaufzeichnungen, die uns schlauer machen. Habe ich mich schon bei dir bedankt? Für alles, was du für mich tust? Ja, vielleicht. Vielleicht noch nicht genug. Kennen wir uns nicht von irgendwo? Ich war vorgestern hier, Frau Weininger. Rosalie Sauer, Journalistin aus Bonn. Erinnern Sie sich? Ach ja. War da nicht noch so ein attraktiver Mann dabei? Roberto, ein Kollege. Sie haben uns erzählt, wie Sie die Reisebüros hier aufbauten. Ach ja, die Reisebüros. Es war die Idee meines Mannes. Entschuldigung, setzen wir uns doch. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Ich hätte eigentlich noch gern Ihren Neffen kennengelernt. Und seine bezaubernde Freundin, das Mädchen mit den blauschwarzen Haaren, ist doch seine Freundin, oder? Anna? Ja, sie ist entzückend. Und Harry ist schwer verliebt. Oh. So habe ich ihn noch nie gesehen. Und es gibt ja nun wirklich genug hübsche Mädchen hier. Und in Köln auch. Wie ist das Wetter dort? Bewölkt und unbeständig. Sind die beiden denn im Haus? Sie wollten nur kurz in die Stadt, müssen aber eigentlich gleich zurück sein. Man hört das immer schon, weil Harry so ein lautes Auto hat. Ich habe ihm gesagt, Junge, kauf dir ein leises Auto, wir können uns das leisten. Aber nein, er will partout mit diesem Ungetüm herumfahren. Ich steige da jedenfalls nicht ein. Da fahre ich lieber mit der Taxe. Wie spät ist es? 15 Uhr. Ich sehe schon ziemlich schlecht, wissen Sie. Hm. Aber hören tue ich noch sehr gut. Ja, leitet Harry denn ganz allein die Geschäfte in Ecuador und in Deutschland? Ja, das tut er. Er ist ein tüchtiger Junge. Er hat natürlich gute Mitarbeiter. Ach. Handverlesen. Gutes Personal ist das A und O für gute Geschäfte, sag ich immer. Und das können Sie ruhig schreiben. Ja. Wir haben nur Frauen in unseren Reisebüros beschäftigt, weil die tüchtiger und zuverlässiger sind. Ach ja. Als mein Mann starb, hatte ich mit dem männlichen Personal nur Probleme. Ich habe sie alle rausgeworfen und stattdessen Frauen eingestellt. Und Ihr Neffe hat das so beibehalten? Ja. Harry kann gut mit Frauen. Naja, man könnte auch sagen, dass er ein Weiberheld ist. Ständig bringt er neue Freundinnen an. Ich habe das nicht so gern gesehen. Aber mit Anna? Ja? Ich weiß nicht. Vielleicht ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Aber mir kommt es vor, als ob es diesmal was Ernstes wäre. Harry ist 42. Es wäre ja auch mal Zeit, dass er sich bindet. Lebt Harry denn nun hier oder in Deutschland? Was geht Sie das an? Ich dachte, Sie schreiben über mich. Entschuldigung. Entschuldigung, das war reine Neugierde. Berufskrankheit. Er ist ein guter Junge. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Mhm. Und jetzt bin ich müde. Zeit für den Mittagsschlaf. Sie können ja morgen wiederkommen. Ich... Oder nächste Woche. Finden Sie allein hinaus? Ich würde gern... Ja, Sie waren ja schon mal hier, oder? Herr Probst, Harry Probst. Anna, geh schon mal ins Haus. Ja, und wer sind Sie? Rosalie Sauer. Ich bin Journalistin aus Bonn. Ich schreibe über deutsche Geschäftsleute in Lateinamerika. So bin ich auf Ihre Tante gekommen. Ilse ist schon alt und nicht mehr ganz klar im Kopf. Ich glaube nicht, dass sie eine gute Interviewpartnerin ist. Für was soll das überhaupt sein? Fürs Wochenblatt. Eine große Reportage. Meine Familie legt keinen Wert auf diese Art Publicity. Ich würde sagen, Sie lassen die Familie Weininger aus dem Spiel. Verstehen wir uns, Frau Sauer? Ach, haben Sie was zu verbergen? Zum Beispiel eine Tote? Was zum Teufel soll das? Verschwinden Sie von unserem Grundstück! Kommen Sie mir nicht zu nahe, sonst schrei ich. Okay, ich gehe ja schon. Übrigens, weiß Anna eigentlich, dass ihre Mutter tot ist? Oh, ich dachte, jetzt bringt er mich um. Was hast du dir nun dabei gedacht? Dass Harry auf der Stelle gesteht, oder was? Oh. Manchmal handelst du wie ein kleines Kind, Rosita. Aber jetzt weiß ich wenigstens genau, dass er was zu verbergen hat. Sonst wäre er nicht so auf mich losgegangen, oder? Übrigens bin ich mir bei der alten Weininger auch nicht so ganz sicher. Manchmal ist sie durch den Wind, okay. Und dann wieder glasklar. Es könnte auch sein, dass sie nur Theater spielte. Ja. Wir haben also zwei Verdächtige und einen Unbekannten, der Reisende. Ja, und wir haben die ersten Mitschnitte aus der Villa und dem Reisebüro. Oh. Ja, sollen wir mal reinhören? Mann, das ist sowas von illegal. Also hör mal, seit wann bist du gesetzestreu? Ja, wenn du nicht willst, kann ich sie auch alleine anhören. Das war ein Witz, wenn auch nicht einer meiner besten. Ich finde dich immer witzig, wie du weißt. Ja. Was wolltest du mir eigentlich sagen, als wir von Otavalo zurückfuhren, bevor dieser Wahnsinnsfahrer auftauchte? Du weißt schon. Hm? Ja? Du hast den Satz nicht zu Ende gebracht. Welchen Satz? Ich kann mich nicht erinnern. Ach nein? Er begann so. Das ist der Grund, warum ich dich... Warum ich dich mag, wollte ich sagen. Ach so. Naja. Naja, gut. Dann wollen wir mal hören, was der Weininger-Clan so treibt. Hm. Ich weiß, dass das blöd gelaufen ist. Blöd ist gar kein Ausdruck. Tote sind schlecht fürs Geschäft. Verflucht, ich hab sie nicht umgebracht. Ich hab sie ein bisschen unsanft angefasst. Aber ich hab Maria nicht getötet. Sie wäre meine Schwiegermutter geworden. Bist du irre? Was? Hast du die Kleine etwa geheiratet? Nein, aber ich werde es tun. Und zwar bevor Anna erfährt, dass ihre Mutter tot ist. Das wird sie dir nie verzeihen. Was verzeihen? Ich war es nicht! Ja, okay. Wir reden drüber, wenn ich in Kito bin. Tja. Er war es nicht? Ja, vielleicht war es der andere. Das scheint ja wohl der Reisende zu sein, der die Mädchen und Frauen einsammelte. Seine Art zu sprechen kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich kann die Stimme nicht zuordnen. Also, ist ja auch eine Scheißqualität. Na, Moment mal, ich habe auch nicht gesagt, dass Juan bei der CIA ist und über die neueste Technik verfügt. So, hör dir das an. Ich bin wieder im Land, amigo. Was macht die Kunst? Sie wird teurer, Harry. Alles wird teurer. Auch die Stempel auf den Visa-Anträgen. Der Botschafter schnüffelt in den Büros des Konsulats herum. Irgendeine Journalistenkuh soll ihn aufgeschreckt haben. Amigo, du machst mich traurig. Irgendwo ist Schluss. 1.000er drauf im Monat. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Nicht doch. Wir würden jemand anderen im Konsulat finden, amigo. Geld öffnet fast jede Tür. 1.000er. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt, bei den Unsummen, die ihr verdient. Na gut, ich denke drüber nach. Der Reisende ist übrigens im Anmarsch. Wir bräuchten in 2 Wochen wieder ein paar Visa. Erst das Geld. Du kriegst dein Geld. Aber du solltest auch darüber nachdenken, dass ich deine diplomatische Karriere vorzeitig beenden könnte. Willst du mir drohen? Wir sitzen alle in einem Boot. Ja, aber du, amigo, sitzt ganz weit hinten. Der Kontaktmann in der Botschaft. Wir sollten dem Botschafter einen Tipp geben. Vielleicht sogar den Mitschnitt. Das ist illegal. Da handelst du dir womöglich Ärger ein. Na und? Wird schon nicht so schlimm werden. Die Botschaft sollte mir doch dankbar sein, oder? Das weiß man bei denen nie. Vielleicht finden sie es auch nur lästig, dass sie intern ermitteln müssen. Trotzdem. Wenn Harry und Konsorten ihren Komplizen in der Botschaft verlieren, müssen sie die Geschäfte erstmal einstellen. Ja, bis sie einen neuen finden. Aber so einfach ist das nicht. Sind ja nicht alle bestechlich. Ja gut, für eine Weile würde sie das lahmlegen. Ohne gültige Visa kriegen sie die Frau nicht ins Land. Gib mir das Band. Das übergebe ich dem Botschafter persönlich. Er wird ja wohl wissen, wem diese Stimme gehört. Gut, gut, mach das. Aber deine Quellen lässt du aus dem Spiel, okay? Okay. Warte mal, ich habe hier noch was, das dir gefallen wird. Er hat mir gesagt, dass du kommst. Warum willst du ins Hotel? Du kannst doch bei uns wohnen. Ilse, Schatz, es ist lieb von dir, aber ich bin lieber im Hotel. Ist auch einfacher mit den Mädchen. Außerdem würde mich Anna bei den Geschäften stören. Die weiß ja wohl von nichts, oder? Das dumme Ding, was soll die schon wissen? Sie sieht den Ferrari, die Villa und den Idioten, den sie verknallt ist. Ich wäre dir wirklich dankbar, wenn du sie mit der nächsten Ladung Fleisch nach Frankfurt und mir vom Hals schaffst. Da würde Harry nie mitmachen. Er will sie heiraten. Ich weiß. Aber stell dir vor, jemand erzählt Anna, wer ihre Mutter auf dem Gewissen hat. Harry schwört, er war es nicht. Du weißt doch, wie jähzornig er sein kann. Natürlich war er es. Ilse, Schatz, überleg dir, was du tust. Wir haben zurzeit schon genug Baustellen. Wie kommst du mit dieser Journalistin klar? Bestens, weil die dumme Kuh denkt, dass ich Gaga bin. Mein Alter ist wirklich die perfekte Tarnung. Ah, du wirst nie alt, Ilse, Schatz. Nur immer schlauer und bösartiger. Danke für das Kompliment. Aber du kommst doch zum Abendessen. Na sicher, es gibt viel zu besprechen. Oh, wusste ich's doch. Die Alte hat's ja faustdick hinter den Ohren. Von wegen dumme Kuh. Offenbar hält sie immer noch alle Fäden in der Hand. Sie darf Anna auf keinen Fall was antun. Ich habe hier nicht so viele Kontakte wie in Kolumbien, aber ich kenne einen hohen Beamten im Innenministerium. Oh. Ja, er ist in Ordnung und wir sollten ihm die Bänder übergeben und erzählen, was wir wissen. Der Rest ist dann Polizeiarbeit. Gut, aber erst, wenn wir wissen, wer der Reisende ist. Nicht, dass uns der Kerl durch die Lappen geht. Tja, warum warten? Sie werden ihn ohnehin kriegen. Nein, nein. Weil er nicht kommen wird, wenn sie hier gegen den Schlepperring ermitteln. Wir warten, okay? Ach, okay? Du bist sowas von stur. Sie? Oh, verstehe. Und wie viele Tote? Hm? Okay. Okay, ich nehme den nächsten Flieger. Ciao. Was? Eine Bombe in Medellin, Dutzende Tote. Tja. Ich muss weg, Rosalie. Und zwar so schnell wie möglich. Ach du Scheiße. Okay, ist klar. Ist, gut, buch du deinen Flug und ich packe inzwischen deinen Koffer. Ach, manchmal liebe ich dich. Nun mach schon. Arnold. Was machst du hier? Ich wohne hier, also vorübergehend. Ich bin an der Story dran. Die Menschen ohne Papiere, du weißt schon. Ja, ja, ja. Du, so ein Zufall. Wir sollten einen trinken auf das unerwartete Wiedersehen. Verdammt. Verdammt, Arnold. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt erkenne ich die Stimme wieder. Arnold, du bist der Reisende. Wie unendlich schlau von dir. Und das, was du an deiner Hüfte spürst, ist eine Pistole. Ich denke, wir sollten uns in meinem Zimmer weiter unterhalten. Oder besser noch in deinem, Rosalie. Wieso in meinem Zimmer? Wieso nicht hier, hä? Halt die Klappe, Rosalie. Welches Stockwerk? 9. Dein Zimmer ist ja größer als meins. Sauerei. Ja, weil wir hier zu zweit sind, weißt du, Arnold? Mein Freund Roberto, der wohnt auch hier und der müsste jeden Augenblick kommen. Und jetzt nimm diese blöde Pistole weg, die macht mich nervös. Hier wohnt kein Mann. Nein, Rosalie, du bist ganz allein. Mit El Viajero, ha? So nennen sie dich in Otavalo. Wie konnte es so weit kommen, Arnold? Wir kennen uns schon so lange und du warst mal einer von den Guten. Ja, war ich wohl, aber weißt du was? Ich wurde älter, die Welt nicht besser und mein Konto nicht fetter. Irgendwann habe ich mir gesagt, dass die andere Seite einfach mehr Spaß macht. Autos, Frauen, Reisen. Harry und ich, wir sind ein gutes Team. Und meinen alten Job habe ich beibehalten als Tarnung. Das ist doch ein schlechter Witz. Mann, Arnold, du arbeitest für diese Gangster, gegen die du arbeitest. Ach, was mache ich jetzt nur mit dir, Rosalie? Naja, dir ist sicher nicht unbekannt, dass man Telefone anzapfen kann. Hm? Euer Mann in der Botschaft, der ist auch schon identifiziert. Und das Innenministerium verständigt. Ilse hat da beste Kontakte. Die werden nichts unternehmen, das verspreche ich dir. Ja, sei nicht blöd, Arnold. Die kann doch nicht alle schmieren. Und schon gar nicht, wenn die deutsche Botschaft von der Sache weiß. Da will dann Ecuadors Regierung das Gesicht wahren. Es ist vorbei. Es ist vorbei, glaub mir. Und jetzt leg die Scheißpistole weg. Wieso glaub ich dir nicht, Rosalie? Weißt du, immerhin hast du im Gegensatz zu deinem Freund Harry niemanden umgebracht, Arnold. Wieso? Du meinst Maria? Ah. Da liegst du völlig falsch. Das war nicht Harry. Ach? Er hat sie ein bisschen rumgeschubst, weil sie ihn mit ihrem Pass nervte. Aber dann hat er sie aus dem Büro geworfen. Dort hat Naira auf Maria gewartet und die beiden hatten einen heftigen Streit. Was? Weil Maria zur Polizei gehen wollte, alles auffliegen lassen. Weil Maria dachte, dass Anna in die Prostitution... Moment, aber Anna ist doch mit Harry liiert. Ja, aber Anna sollte ursprünglich nach Frankfurt, bis Harry sich einmischte. Aber das alles wusste Naira nicht und sie wollte Maria daran hindern, Harry zu verpfeifen. Sie hat sie festgehalten, Maria riss sich los und stürzte die Treppe runter. Woher weißt du das? Naira hat es mir erzählt, als er bei uns im Laden war. Und ich habe Harry nichts davon gesagt, weil ich ihn ein bisschen schmoren lassen wollte. Es war ein Unfall. Leider mit der Folge, dass du mit der Schnüffelei begonnen hast. Ich gehe jetzt. Oh nein, du bleibst sitzen. Hallo Ilse. Eine schöne Scheiße ist das. Ja, was machen wir mit der Journalistin? Sie meint, ich soll dich aus dem Fenster werfen. Das wäre die beste Lösung. Hey, wir sind hier im 9. Stock. Da gehen die Fenster gar nicht auf. Stimmt. Erschießen. Ich sollte dich einfach erschießen. Arnold. Sie haben den verdammten Flieger gestrichen, Rosita. Roberto! Robert! Nein! Los, los, verfolg ihn. Das ist der Reisende. Das ist Arnold Fugger. Ich kenne das Schwein. Hinterher, wir müssen hinterher. Rosita, komm her. Oh. Der kommt nicht weit. Im Gang steht ein Security-Mann. Ja, der Portier hat mir gesagt, dass du mit einem Typen hochgefahren bist. Ich schmiere Portiers in jedem Hotel und es lohnt sich immer. Ach, das hätte nicht mein Liebhaber sein können. Hey, ich bin dein Liebhaber und nebenbei auch dein Retter, meine Süße. Der wollte mich aus dem Fenster werfen. Ja, aber das geht eben nicht auf. Komm, komm. Ja, siehst du, Security hat ihn. Tja, dann wollen wir den Reisenden mal an seinen Bestimmungsort bringen. Komm. Última llamada para el vuelo 536 a Frankfurt. Por favor, embarquen en Puerta 9. Okay, ich muss los. Ich danke dir für alles, Roberto. Inklusive Rettung natürlich. Nicht der Rede wert, habe ich doch gern getan. Wirklich gern. Also, der Weininger Clan und der Reisende sind in Untersuchungshaft und der bestechliche Diplomat ist abgezogen. Ist das jetzt ein Happy End, oder was? Oh, oh, keine Geschichte, die mit unserer Trennung endet, hat ein Happy End. Aber du bist mein tapferer Held. Oh. Und deshalb lieb... Hey, was hast du gesagt? Ich muss laufen, sonst was habe ich den Flieger. Das hast du nicht gesagt. Doch, hab ich. Ciao, Roberto. Ich liebe dich. Kitos Töchter. Von Christine Grähn und Eva Kanowski. Rosalie Sauer, Sascha X. Roberto Pavon, Peter Davor. Arnold Fugger, Carlos Lobo. Ilse Weininger, Therese Dürrenberger. Naira, Tatjana Klasing. Herbert, Harry Probst, Daniel Berger. Dr. Mertens, Andreas Laurenz Meyer. Jolanda, Claudia Mischke. Botschaftsangestellter Vittorio Alfieri. In weiteren Rollen Isabel Koch, Peter Nottmeier, Gabriele Schulze und Daniel Schüssler. Musik Tom Kubli. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Daniel Dietmann. Regieassistenz Eva Soloch. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Ursula Schregel.